Der südkoreanischen Internetzeitung Tonglis zufolge hielt die Direktion Daejeon des südlichen Komitees für die Erfüllung der gemeinsamen Erklärung vom 15. Juni am 21. Februar in Daejeon eine Sitzung ab und äußerte den Willen dazu, sich zum Kampf dafür aktiv zu erheben, den gesamtnationalen Kongress für den Frieden und die Wiedervereinigung des Vaterlandes und die Entwicklung der Nord-Süd-Beziehungen zustande zu bringen. Auf der Sitzung wurde eine Resolution dazu verabschiedet, um jeden Preis den gesamtnationalen Kongress zu veranstalten.